unser Thema sein. Und wie das Thema schon andeutet, kommt es mir zunächst nicht darauf an, mich zum Richter über Kuba aufzuschwingen oder mich zum Richter der kubanischen Revolution zu machen. Sondern zunächst mal leidenschaftslos sich mit dem Entwicklungsgang, den Zwecken der neueren Entwicklung Kubas auseinanderzusetzen und in der Diskussion gegebenenfalls gegen andere Meinungen auszudiskutieren. Was